So, schönen guten Abend. Die Weltraumaffen sind wieder da und zwar mittwochs abends mal wieder außer der Reihe. Das wird langsam so ein bisschen zur Gewohnheit. Und zwar wollen wir uns heute mal mit einer Gattung beschäftigen, die ja schon seit langem durch die Feuilletons eiert, nämlich dem Let's Play. Ja. Let's Play, das heißt normalerweise, man nimmt sich ein Computerspiel und spielt es live vor Zuschauern durch. In unserem Fall machen wir das natürlich ein bisschen weltraumaffenmäßiger. Wir haben kein Computerspiel, sondern wir haben eine Seite namens hatemining.de. Das ist eine Initiative, die das Gesprächsklima im Internet verbessern möchte und deswegen versucht, einen Algorithmus oder mehrere Algorithmen zu nutzen, die Hass in Kommentarbereichen und an ähnlichen Stellen erkennen können, also die so ein bisschen vorsortieren für den menschlichen Zensor, der dann am Ende entscheidet, was gelöscht werden muss und was Tante Annetta erlaubt. Ja, wir werden das kurz vorstellen, das Projekt, und dann werden wir uns, glaube ich, damit beschäftigen, das zu spielen. Das heißt, wir geben in die experimentelle API des Projekts lustige Texte ein und schauen dann mal, ob sie Hass sind oder nicht. Der Doktorand hat sich die Seite schon ein bisschen näher angetan. Der Dr. Rand, ich sag's immer falsch, Dr. Rand hat sich die Seite schon mal angetan und der gibt uns jetzt mal einen kleinen Primer, worum es da geht. Ja, ich kann ja mal ganz, ganz grob zusammenfassen, wie ich das Ganze jetzt so wahrgenommen habe. Und zwar ist es wohl ein studentisches Projekt von der Uni, was war es, Münster. Und es geht darum, dass eine Datenbank erstellt wird, oder die Studenten haben hier eine Datenbank erstellt aus verschiedenen Nachrichtenportalen und alternativen Medien, wie sie es nennen. Das ist aus meiner Sicht schon sehr problematisch, wie die Auswahl da getroffen wurde. Da können wir auch später nochmal kurz drüber reden. Und haben dann Kommentare, die öffentlich abgreifbar sind, gedatamined, also gesammelt. Hier steht jetzt eine Zahl von 376.000 Kommentaren seit dem 30. Juni 2016. Und haben dann über einen Crowdsourcing, also über Facebook war es, glaube ich, Leute aufgefordert, diese Kommentare zu bewerten und dann einzuteilen, ob die Kommentare als Hass oder als Nicht-Hass gelten oder ob sie nicht klar zuordnen können, was es ist. Und auf dieser Basis wird dann quasi der Algorithmus gefüttert, um dann entscheiden zu können, ob zukünftige Kommentare unter die Kategorie Hass oder Nicht-Hass fallen, die dann wiederum genutzt werden können, um später entweder automatisiert Kommentare zu verstecken, beziehungsweise zu löschen oder die eben durch einen manuellen Moderator quasi ihn vorzulegen und dass der noch entscheiden kann, ob ja oder nein, also Hass oder kein Hass. Das ist so die Grundidee von diesem Projekt. Und wir können ja im Prinzip mal vielleicht die Seite kurz durchgehen, vielleicht mal so ein bisschen uns anschauen, was für Artikel oder beziehungsweise was für Nachrichtenportale wurden da überhaupt abgegriffen. Das sieht man nämlich, glaube ich, nachher auch gut in den Worten wieder, die dann als Hass und Nicht-Hass eingestuft wurden. Und dann so ein bisschen uns mal die Trefferquoten auch angucken, was da so rauskommt bei den Ergebnissen. Also wenn wir mal auf die Seite, wo ist es? Habe ich das, glaube ich, schon mit den Sachen, ne? Zeit online, alles Schall und Rauch, Cicero, Hier gibt es, glaube ich, noch ein Zeit kleines Stück online. runter. Hier ist nur eine Auflistung in so einer Tabelle, glaube ich. Ein Stück runtergehen. Diese Genau hier. da, genau. Also, das sind die Online-Portale. Und wenn wir nochmal gucken, also Zeit Online ist jetzt noch nachvollziehbar, denke ich. Focus Online, Die Welt. Aber da sind so Sachen drin wie die Preußische Allgemeine Zeitung, die mir überhaupt nichts sagt. Alles Schall und Rauch. Ich weiß nicht, ob das jemand von euch kennt. Also da. Verschwörungstheorie, Schall und Rauch, beste Illuminati in WO, keine Ahnung, Genau, ja. junge Freiheit. Neopresse sagt mir jetzt auch nichts, aber wie gesagt, da wurden ja offenbar schon sehr einschlägige alternative Medien in Anführungszeichen ausgewählt, um davon die Kommentare abzugreifen. Und die Frage ist natürlich jetzt, wenn man natürlich schon in der Datenakquise so einen, naja, so einen Bias drin hat, wo man die Kommentare überhaupt herholt, wie verlässlich überhaupt nachher dein Algorithmus funktionieren kann. Das Ding ist halt auch Schall und Rauch. Also ich habe jetzt auch schon seit Jahren nicht mehr gelesen, aber im Grunde ist es ja politische Fiktion. Also so Verschwörungstheoretiker muss man halt auch nicht unbedingt ernst nehmen. Das kann man ja auch zur Unterhaltung konsumieren. Ich weiß jetzt nicht, also kann sein, dass sich die Seite geändert hat, aber ich hatte die jetzt nicht irgendwie im Hinterkopf, dass sie jetzt irgendwie großartig hassmäßig unterwegs sind. Das würde ich eher von extrem links oder extrem rechts oder extrem religiös sehen, aber Verschwörungstheoretiker, keine Ahnung. Macht sich doch nur Gedanken, die abwegig sind und schreibt die halt runter. Also, keine Ahnung. Die tun doch nichts. Ja, also jetzt, was wir gerade sehen, ist so ein bisschen diese Stichprobe von den Leuten, die Bewertungen vorgenommen haben. Da sieht man eigentlich auch nochmal einen ziemlich großen Unterschied in den Geschlechtern, was auch interessant ist. Also es haben eindeutig mehr Männer und vor allem junge Männer da teilgenommen. Und ich meine, das führt auch eigentlich schon zu dem nächsten riesengroßen Problem aus meiner Sicht, dass in der Stichprobe von den Leuten, die die Bewertungen machen sollten, also sagen sollten, ob diese Kommentare, die abgegriffen wurden, Hass oder kein Hass sind, dass die auch schon keine Zufallsstichprobe mehr ist. Das heißt, da haben natürlich Leute, die diesem Projekt gefolgt sind oder die in irgendeiner Weise ein größeres Interesse haben, an solchen Projekten teilzunehmen, sind natürlich überproportional vertreten. Und jetzt ist die Frage, ob bei diesen Leuten zum Beispiel schon ein politischer Hintergrund vielleicht vorherrscht, der die Leute so dahingehend beeinflusst, dass sie bestimmte Kommentare eher als Hass einstufen als andere Kommentare. Und diese Kombination aus dieser einseitigen Sammlung von Kommentaren von ganz bestimmten Nachrichtenportalen und der Stichprobe von Leuten, die das bewerten sollte, die dann auch nochmal die Daten und die Ergebnisse einfach verzerrt, macht das ganze Projekt aus meiner Sicht halt eigentlich sogar sehr gefährlich. Weil, wie gesagt, damit lässt sich im Prinzip natürlich Meinungsäußerungen lassen sich damit als Hass einstufen, die im Prinzip ja nur durch die bewertende Stichprobe von den Leuten, die da teilgenommen haben, die dann quasi entscheiden, okay, das ist jetzt Hass und das ist kein Hass. Also man bräuchte im Prinzip eine Zufallsstichprobe, wo klar ausgeschlossen wird, dass da die Daten verzerrt werden. Und ich hatte auch auf Twitter den Herrn Sebastian Köffer das kurz getweetet und gesagt, dass das ja notwendig wäre, dass man da eine Zufallsstichprobe hat. Und seine Antwort war ganz klar, ja, können wir nicht. Kriegen wir nicht hin. Und darauf kam keine weitere Antwort. Also den Leuten ist offenbar bewusst, dass ihre Stichprobe problematisch ist, um das Wort mal zu benutzen. Aber das scheint dann da keine weitere Rolle zu spielen. Das Ding ist halt auch, junge Freiheit wird mit aufgelistet. Da frage ich mich, warum man da nicht noch die Taz mit aufnimmt. Also ich weiß nicht, so an sich lesen sich die Quellen eher rechtslastiger. So, ich weiß auch nicht. Ja, also die Quellen sind eindeutig, sage ich mal, aus dem rechten politischen Spektrum. Ich kenne mich mit den einzelnen Quellen auch nicht unbedingt super gut aus, aber da allein an den Namen und an den Sachen, die ich quasi da vom Lesen her kenne, das ist sehr, sehr eindeutig. Und wenn wir ein Stück runtergehen, dann kommt ein Part, den finde ich eigentlich ganz interessant, und zwar geht es um die Erkennung von Trollen. Und das, da muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich sogar relativ positiv überrascht, dass das ja sogar relativ gut funktioniert und dass die Idee eigentlich ganz gut ist, weil man da sich bestimmte Nutzer angeguckt hat und dann das Verhalten dieser Nutzer. Und da geht es so, werden so ein paar Einzelbeiträge so ein bisschen hervorgehoben, so einzelne Kommentatoren auf den Seiten. Und da lässt sich schon sehr gut an dem Verhalten von bestimmten Personen feststellen, dass die ganz klar als Troll abzustempeln sind. Weil sie zum Beispiel Kommentare doppelt posten oder weil sie ganz bestimmte Worte verwenden. Ich glaube, da gibt es auch eine Abbildung. Da wird ein Kommentator mal so beispielhaft rausgegriffen. Genau, das sind die Parameter, die benutzt werden, also 6 Stück, um das einzuschätzen. Genau, da gibt es diesen Troll-Score. Genau. Und da sieht man die Namen von diesen Kommentatoren. Und man sieht dann zum Beispiel, dass die Leute einfach ziemlich häufig, in einem ziemlich kurzen Intervall teilweise auch posten, viel, viel häufiger posten als andere. Und es gibt auch irgendeine Zahl, also das ist eine sehr große Diskrepanz zwischen den Leuten. Also das hat quasi, ich glaube, nur 8 oder 10% der Leser überhaupt nur Kommentare schreiben und nur ganz wenige überhaupt mehrfach kommentieren. Ja, das hier unten ist dann zum Vergleich wahrscheinlich der Durchschnittswert. Genau. Und in Bezug darauf ist dieses System durchaus sinnvoll, denke ich, weil da man einfach an einem Verhalten von einer Person, vermeintlich einer Person, weiß man ja auch nicht unbedingt immer genau, aber ziemlich gut nachvollziehen kann, was die so machen und ob diese dann wirklich eher Trollaktivität zeigen. Also genau, das sind mal, glaube ich, die verschiedenen oder drei Personen, drei Kommentatoren, die hier verglichen werden mit dem Durchschnittsleser vom Verhalten her und mit dem Durchschnitt im Prinzip. Wie ist das jetzt gemacht? Trolle posten mehr? Genau, also wir können jetzt mal ganz gerne mal oben anfangen. Also oben links, Anzahl, da sieht man, also grau ist der durchschnittliche Kompaktleser oder Kommentator und rechts daneben ist halt Volker S. Es sind natürlich keine direkten Zahlen dran, aber man sieht, der Unterschied ist halt riesig groß von der Anzahl an Kommentaren, die die Person schreibt. Mhm. Also das sind ja dann, ja. Aber das sind doch dann nur die Metadaten sozusagen. Das andere ist eine Textanalyse und genau, die wird ja dann richtig. Nur Metakram genau. Verglichen. Also. Da können wir ja nachher ganz kurz drüber sprechen, wo eigentlich das Problem liegt. Weil ich sehe zum Beispiel bei diesen Metadaten, dieses Verhalten im Prinzip bewertet wird, da sehe ich gar kein großes Problem drin. Das Problem ist wirklich nachher, wenn es um die Textanalyse geht. Und wie gesagt, hier haben wir jetzt auch die Position. Es geht dann darum, wie gut ist quasi der Kommentar platziert. Jemand, der schnell postet, wenn ein Kommentar, wenn ein Artikel online geht, ist natürlich besser positioniert als jemand, der spät postet. Zeit ist, wie häufig diese Person halt sich auf der Seite aufhält zum Beispiel. Ähnlichkeit ist, wie ähnlich sich die Kommentare sind. Also bei der einen Person, die da beschrieben wird, werden halt viele Doppelposts gefunden. Die Länge ist offenbar deutlich länger, also größer bei Trollen. Das verstehe ich nicht so ganz. Ich würde eher vermuten, dass Trolle eher kürzere Kommentare machen und dafür häufiger, aber offenbar ist laut deren Algorithmus posten Trolle längere Texte. Wobei, da würde ich behaupten, dass es dann eher in die Richtung von bezahlter Kommentar geht, der dann länger ist. Aber ein Troll per se ist ja eigentlich nicht jemand, der längere Sachen schreibt. Eigentlich. Ja. Also ich finde ehrlich gesagt, die einzige Sache, die da wirklich, ich finde alle falsch rum interpretiert. Ich finde, geh mal ein Stückchen hoch. Das Einzige, was ich richtig interpretiert finde für einen Troll, war die Zeit, die auf der Seite verbracht wird. Also einfach nur ganz kurz reingehen, ein paar Leute flamen und wieder rausgehen. Alle anderen so, die Anzahl, das sagt unter Umständen gar nichts darüber aus. Das kann ja sein, dass der dann einen Kommentar verfasst, dass jemand anders auf den Kommentar antwortet, dass er wiederum darauf antwortet und so weiter und dass der halt in den Kommentaren in viele Diskussionen gerät. Hier steht, dass der viel Copy und Paste verwendet. Das wäre dann der Ähnlichkeitspunkt wäre halt noch was. Aber lange Texte. Ja, wenn er den langen Text natürlich immer den gleichen langen Text reinschreibt, dann kann es auch ein langer Text sein. Aber ist unter Umständen nicht so ein guter Troll dann, wenn der immer. Also das merken die Leute ja. Ja, vielleicht ist das auch gar kein Troll, sondern nur einer, der immer meint, seine Chemtrail-Geschichte halt überall runterposten zu müssen. Glaubst nicht an die Chemtrails. Nein, Quatsch. Ja, aber deswegen, dass die Länge ist und Position. Also ich weiß nicht, wenn das so, das sieht dann eher danach aus, als würde der halt erstmal ein bisschen abwarten und lesen, was die Leute so schreiben. Naja, oder er klickt alle Artikel durch, die geschrieben worden sind und die Hälfte von denen ist halt eben ganz neu und die andere Hälfte ist ein bisschen älter und dann. Ja, na gut. Auch möglich. Ja. Also die Metadaten, wie gesagt, sind natürlich auch, kann man kritisieren, was da jetzt genau als Troll eingestuft werden soll. Wie gesagt, da würde ich jetzt aber sagen, dass diese Analyse per se jetzt erstmal gar kein großes Problem ist, weil es da wirklich ja nur um eine Aktivitätsanalyse geht von einzelnen Kommentatoren. Das heißt, das ist so der einzige Punkt aus diesem ganzen Projekt, wo ich sagen würde, okay, kann man machen. Ja, die Metadatenanalyse ist ja auch ziemlich gut. Also, wo du dann einfach das Verhalten von dem Benutzer sehen kannst, wo du dann vielleicht doch merkst, aha, das könnte ein Doppel-Account sein, weil du bestimmte, einfach was zu viele Kommentare in einer zu kurzen Zeit sind. Oder zum Beispiel, dass du siehst, dass das wahrscheinlich eine Person ist, die dafür Geld erhält, weil sie im bestimmten Zeitfenster immer besonders aktiv ist und sonst kaum Aktivität vorhanden ist. Also für solche Sachen würde ich da, also finde ich das ganz interessant. Also, weil ich irgendwie Troll, so allgemein Troll zu sagen, da ist dann wirklich so die Frage, ist das jetzt jemand, der das aus Spaß macht? Ist das jemand, der wirklich komplett nur negativ auffallen möchte? Ist das, ich weiß nicht, so eine PR-Agentur, die das Faken tut, dass da tatsächliche Nutzeraktivität vorhanden ist? Also ich finde, da ist sozusagen die Subkategorien, muss man da genauer aufteilen. Troll ist so irgendwie, ich weiß nicht, ein zu allgemeiner Begriff. Aber an sich als Analyse finde ich das ganz gut, wenn du dir da die Metadaten packen tust. Also, na gut, aber die meisten Mainstream-Medienleute werden ja jetzt überhaupt auf das Konzept Troll aufmerksam. Ich glaube nicht, dass die in der Lage sind, da jetzt schon Unterscheidungen zu machen. Ja, ich meine, das Internet ist immer noch Neuland und das wird noch ein paar Jahre. Wir haben das ja schon oft genug erlebt, dass alle möglichen Leute einfach als Trolle bezeichnet werden, weil sie nicht dem Gruppendenken entsprechend sich äußern. Ja, die Masku-Trolle, ne? Das sind wir doch auch. Genau, beliebtes Beispiel. Wir können uns ja gerade mal die Erstellung des Wörterbuchs, genau, da sind wir ja gerade mal anschauen, wie so die Bewertungen der Kommentare waren. Also noch ein Stück runter, glaube ich. Bei Ergebnisse ist es. Oder sind wir schon zu tief? Vielleicht müssen wir noch mal ganz kurz hochgehen. Auf jeden Fall dieses Ding hier mit Europa, Merkel. Naja, genau, das können wir uns auch kurz anschauen. Verbrecher, Lügen, Deutschen, Frauen, Deutschen, Islam. Genau. Unsere. Also das ist ja im Prinzip jetzt die Einteilung nach den hasserfülltesten Worten. Also oben die ersten Worte sind die hasserfülltesten und je weiter wir runtergehen, desto freundlicher werden die Worte. Und wenn man sich mal so die Einteilung anguckt, ist das auf jeden Fall sehr interessant. Und ich glaube, das spiegelt sich halt auch vor allem, was ich vorhin gesagt habe, halt spiegelt sich wieder, woher die Kommentare stammen, zum einen, und natürlich auch, wer nachher die Bewertung vorgenommen hat. Also Europa ist das hasserfüllteste Wort. Warum? Moment, welchem, wo sind wir jetzt? Bei welchem, was gerade zu sehen ist? Nee, das noch ist bei, dem, bei dem oben, glaube ich, meint er. Genau. Ja. Der war doch an der Europa. Ja, der war Europa ist ganz oben und dann Merkel und dann dürfen Verbrecher lügen. Also, warum ist Europa so ein negatives Wort? Also, es wird oft in einem negativen Kontext verwendet, aber Europa kann auch, positiv sein. Warum ist Religion so positiv? Ja. Also, wahrscheinlich, weil immer Islam ist eine Religion des Friedens. Also ich glaube, man kann ja ganz gut nachvollziehen, wie gesagt, wenn auf diesen alternativen Portalen, so nenne ich es jetzt mal, wenn da eben sehr oft sich Europa kritisch geäußert wird, sich sehr oft Merkel kritisch geäußert wird und natürlich hauptsächlich diese Kommentare abgegriffen werden von den Seiten und nachher die Bewertung also von Leuten vorgenommen wird, die vielleicht gerade sehr kritisch solchen Kommentaren gegenüberstehen, dann ergibt sich natürlich logischerweise dieses Bild, dass in Kommentaren, die sehr europakritisch äußern, dann eben sehr oft der Zusammenhang hergestellt wird zwischen Hass und diesem Wort. Also diese Einteilung, in dass ein Wort hier als Hass definiert wird, ist ja schon an sich sehr schwierig. Ja, also es kommt ja auch immer auf den Blickwinkel an. Wenn jetzt, keine Ahnung, sagen wir, ein deutsch-nationalistischer Verschwörungstheoretiker sagt, ja, Europa ist die neue Form des Totalitarismus. Ah, scheiß Wort. Totalitarismus. Genau. Und ich dann den Kommentar habe und der Hass erfüllt ist. Ja, vielleicht aus seinem Blickwinkel, aber also, das kommt ja jedes Mal nur auf den Blickwinkel an. Also ich finde es interessant auf zwei Ebenen. Das, also einmal ist so ein bisschen... Also ihr kennt das ja mit Übermensch. Übermensch ist ja eigentlich kein schlechtes Wort. Das ist ja eigentlich aus Nietzsches Philosophie und die Nazis haben es für sich geklaut im Prinzip und das Wort kaputt gemacht. Das kann man jetzt nicht mehr benutzen in einem ernsthaften Zusammenhang, ohne dass man irgendwie so ohne dass direkt die Assoziation mit Nazi-Gedanken gut kommt. Das gleiche mit innerer Reichsparteitag. Da gab es ja vor einer Weile Ärger für eine Sportkommentatorin oder für eine, ich glaube, das war eine Nachrichtensprecherin, die dann bei irgendeinem Sportclip das gesagt hatte. Da war bestimmt innerer Parteitag für den, hat sie, glaube ich, gesagt. Oder mit Skinheads. Skinheads ist eigentlich eine Bewegung aus der Ska-Bewegung Und da ist erst später der Kram mit den Neonazis dazugekommen. Aber trotzdem ist Skinhead jetzt, also nennt man sich nicht mehr so in der Regel als Ska-Hörer. Und das ist ein gesellschaftliches Ding, was eigentlich verdammt langsam läuft, dass so bestimmte Begriffe eine Bedeutung kriegen, die sie ursprünglich unbedingt nicht haben, beziehungsweise dass bei bestimmten Begriffen was mitschwingt. Was man, also was nicht unbedingt im Begriff drin ist, aber was im kulturellen Zeitgeist von der Gesellschaft drin ist, sodass jeder weiß, wenn jemand bestimmte Wörter benutzt, um sie auszudrücken, wie, also da schwingt mehr mit, als was die Wörter eigentlich bedeuten. Systemrichter als Beispiel von von Ultrarechten, wenn sie sagen Systemrichter. Wenn du wegen, keine Ahnung, Holocaust-Leugnung angeklagt wirst, dann sagst du, das ist ein Systemrechner, Richter und das BRD ist alles erfunden, gibt's gar nicht. Ja. Und das in der normalen Gesellschaft geht das, ist der Effekt halt ziemlich langsam und den forciert dieses Programm hier im Prinzip in also instant. Ganz genau. Das nimmt einfach nur einen Haufen Wörter und sagt dann, okay, das ist jetzt, da schwingt jetzt das mit, weil unsere Testgruppe gesagt hat, dass das Hass ist. Schwingt da jetzt Hass mit. Ganz genau. Da sehe ich auch das größte Problem drin. Also wir haben, was in dem Text steht, das sind glaube ich 12.000 Bewertungen, die sie benutzen konnten, für 3.000 Kommentare, die sie jetzt letztendlich ausgewertet haben. Und wenn wir nochmal ganz kurz hochgehen, da gibt es diesen einen Teil Ergebnisse, da wird nochmal direkt nebeneinander aufgelistet, was ist Hass, was ist kein Hass und was ist weiß nicht. Wenn man sich da mal so die Verteilung anschaut, dann sieht man, dass, glaube ich, 27% der 3000 Kommentare ganz klar als Hass eingestuft wurden und die Weiß-Nicht-Kommentare sind, glaube ich, bei knapp 20%. Das heißt, die könnte man im schlimmsten Fall auch vielleicht als Hass einstufen. Wenn man das zusammenzählt, sind wir bei fast 50% von allen Kommentaren, die gesammelt wurden, die dann als theoretisch Hass eingestuft wurden von dieser Zielgruppe. Selbst wenn man da sehr, sehr pessimistisch rangeht, kann ich mir nicht vorstellen, dass von diesen 3000 Kommentaren die Hälfte Hasskommentare waren. Ja, das ist einfach lächerlich. Also, ich kann mir vorstellen, dass die mit der Hälfte von den Kommentaren nicht übereinstimmten. Also, ja, also dass deren Weltbild, dass die Leute, die es analysiert haben, dass deren Weltbild nicht mit 50% von den Kommentaren übereinstimmen würde. Aber hättest du wirklich 50% nur Hassposter im Internet, dann hätten wir eine andere Regierungsform. Genau. Da bin ich mir ziemlich sicher. Also, da haben wir nochmal die Einteilung hier. Genau, also knapp 3000 Kommentare, 12.000 Bewertungen und 27% sind Hass, 52% kein Hass und 20% unklar. Und es ist auch sehr interessant, wenn wir mal rechts gucken bei Hassdefinitionen, auf wen er verlinkt wird. Die Stiftungen kennen wir ja inzwischen auch alle. Ach ja. Da kommen wir wieder in die alte Diskussion zurück. Wie wird Hass überhaupt definiert? Und wenn wir natürlich gewisse Bildner haben, die wie die Amadeo-Antonio-Stiftung, die natürlich dann versucht vorzugeben, was denn als Hass eingestuft wird, und wir dann die Zielgruppe haben, die sich vielleicht nach dieser Definition auch richtet, dass wir dann natürlich eine viel, viel höhere Zahl an vermeintlichen Hasskommentaren haben in unserem Ergebnis. Ich meine, wenn 52% kein Hass sind, dann leben wir ja in einer Utopie, weil wir in der Demokratie mit 52% die Mehrheit stellen können. Brauchen wir uns ja alle keinen Kopf mehr über Politik machen, oder? Also, weißt du, keine Ahnung, das ist so, ich verstehe ja den, also einfach so das Projekt oder den Grundgedanken von dem Projekt, das ist ja jetzt auch nicht irgendwie bös gemeint ist oder so, aber wenn du einfach was grottenschlecht machst, dann, keine Ahnung, es ist halt trotzdem kacke, auch wenn du gute Absichten hattest. Es tut mir leid, aber was soll ich damit anfangen, 27% Hass? Also wenn ich auf der Straße rumlaufe, sehe ich auch mal eine hasserfüllte Person. Das kann mal ein Rechter sein, das kann mal ein Linker sein, das kann mal irgendein religiöser Spinner sein, eine Salafist oder so. Aber wir haben keine 27% Hass, das ist einfach Bullshit, von vorne bis hinten. Also, ja, unter den Kommentaren, also unter diesen Symbolen nochmal schauen, steht da auch, an den Bewertungen der Kommentare haben es insgesamt mehr als 240 Nutzer beteiligt. Also es ist eine sehr, sehr kleine Stichprobe, vor allem wenn man die Anzahl der Kommentare bedenkt. Und immerhin erklären das die Autoren nachher auch selbst. Sie sagen einen schon kurz zwar darunter, dass es halt keine repräsentative Umfrage ist. Und ich meine, damit fällt eigentlich schon das gesamte Projekt. Also natürlich der Algorithmus und die Technik dahinter mag interessant sein. Ja. Aber diese Einschätzung ist vollkommen verzerrt. Also weil nicht klar ist, wer sind diese Nutzer gewesen, was ist deren politische Einstellung vielleicht. Und dieses Ergebnis kann man dahingehend eigentlich nicht ernst nehmen. Und man wird es auch in Zukunft nicht ernst nehmen können, da es sehr unwahrscheinlich ist, eine Stichprobe zu finden an Nutzern, die das bewertet, die erstens groß genug ist und zweitens eine Zufallsstichprobe repräsentiert. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das die Entwickler anstreben. Wie gesagt, das wurde mir ja so auf Twitter mitgeteilt, dass ihm das bewusst ist, aber da scheint sich ja offenbar auch nicht so wirklich drum gekümmert zu werden. Und wenn so ein System mal eingesetzt wird oder vielleicht auf freiwilliger Basis von Seiten benutzt wird, ist das durchaus schwierig. Das ist ein Problem. Am ehesten könnte das funktionieren, wenn im Prinzip immer dauernd jeder alles bewerten darf. Wenn das so ein bisschen omnipräsentes System wäre. Die Frage ist ja auch, wie das implementiert wird. Also es gibt ja mehrere Szenarios. Man könnte ja sagen, angenommen Zeit Online sagt jetzt, wir wollen das System benutzen, setzen das bei uns ein. Dann müssen die ja entscheiden, was ist unsere Bewertergruppe. Wo setzt sich raus zusammen? Haben wir da eine geschlossene Gruppe, die wir selber auswählen an Leuten? Oder dürfen das die Nutzer selber machen? Das Problem bei der geschlossenen Variante wäre, dass wir wieder diesen Bias reinkriegen, je nachdem, wie Zeit Online ihre Bewerter auswählt. Oder wenn wir die offene Variante wählen, dass das Nutzer selbst machen können, dann werden zum Beispiel Trolle einfach sagen, ja, mache ich mir halt 5 Accounts und bewerte meine Kommentare natürlich als Nicht-Hass. Also ich sehe halt auch nicht, wie man dieses Problem lösen will. Man sollte eine Erweiterung für Google Chrome haben, die heißt Schütze mein Weltbild, die einfach alle Kommentare ausblendet. Gab es die nicht schon mal für diese Klammern? Ja. Oder stellt euch mal vor, wenn man jetzt größere Channer Taktiken da benutzt und einfach sagt, ja, wir flaggen jetzt bestimmte Wörter als Hass und dann hat man halt irgendwie was könnte man, Diversität und Person of Color sind dann plötzlich alles Hasswörter. Feminismus ist wichtig. Feminismus ist wichtig. Ja, oder im Englischen das Wort the ist jetzt Hass. Ja, ich glaube, das würde ja nie reichen wegen dem Zusammenhängen und so. Aber so ein Satz wie Feminismus ist wichtig oder das ist ein guter Artikel oder so, ja. Würde man bestimmt da reinkriegen. Ich meine, weißt du, hast auch Gutmenschen hatten Hasskoeffizienten von 6,356078. Um ehrlich zu sein, Gutmenschen als Begriff heißt für mich persönlich, dass sich jemand über eine Sache nicht vollkommen informiert hat, aber mit so einer gewissen moralischen Erhabenheit in die Debatte reingeht. Also das ist nicht unbedingt negativ gegenüber der Person gemeint, sondern stellt einfach nur fest, dass jemand nicht wirklich informiert ist, aber irgendjemanden einfach mal in Schutz nimmt. Was ja auch nicht mal mehr unbedingt schlecht sein muss, aber es ist ja einfach nur eine Feststellung. Hass erfüllt muss das ja nicht sein. Also ja, ich sehe da auch wirklich, wenn man jetzt mal überlegt, das System will man in der realen Welt oder eben online wirklich pragmatisch einsetzen, ist diese öffentliche Variante eigentlich komplett sinnlos. Weil dann eben, wie gesagt, Leute das System ausnutzen werden, um bestimmte Worte zu flaggen oder eben ihre eigenen Kommentare als Nicht-Hass zu deklarieren. Das heißt, man muss eine geschlossene Gruppe nehmen an ausgewählten Personen. Das heißt, das wird unmöglich, da eine Zufallsstichprobe zu haben. Das heißt, man wird einfach eine kleine Gruppe an Zensoren letztendlich haben. Also eine kleine Gruppe an Personen, die dann nach ihrem Gewissen entscheidet, ja, das kann man jetzt als Hass einstufen oder nicht. Ja. Also die können... Ja. Gibt es noch was? Die könnten doch mal bei China nachfragen, die haben doch auch eine Firewall, also weißt du, fürs Internet zum Zensieren. Vielleicht haben die ja einen guten Vorschlag, wie man da eine Worterkennung hat. Da könnten sie sich mal informieren. Also. Das kann schneller gehen, als du glaubst, weil heute gab es auch Artikel, die gesagt haben, weil Obama das Internet ja jetzt in die Verantwortung der UN geben will, könnte es uns in Zukunft ja durchaus drohen, dass dann Länder wie China und Russland da ganz vorne dabei sind bei der Mitbestimmung im Internet. Finde ich gut. Und Kim Jong-un würde sicher auch Spaß an so einem Verfahren haben. Gibt es dann wahrscheinlich auch einen extra Frauenrat in der UN, den es ja sowieso schon gibt, der sich nur mit Internet beschäftigt, wo dann endlich die Sachen, die Frau Sarkisien haben wollte, dann auch mal durchgesetzt werden können. Kannst du mal auf die Homepage gehen, also auf die erste Seite, die Startseite von der Seite? Du musst ganz nach oben scrollen, oder ja, wie? Weil ich weiß nicht, also in dem Absatz hier, so, wo so ein bisschen so eine Begründung für das Projekt auch drin steht, sind sie irgendwie nicht sehr klar, was die Begründung jetzt sein soll. Weil Debattenkultur im Netz aus den Fugen geraten, ist einfach erstmal eine Behauptung. Nutzerkommentare sind häufig ideologisch beleidigend und zum Teil hasserfüllt. Kann sein, muss nicht sein. Und dann halt die Moderationen filtern das, Redaktionen filtern das und werden als Zensoren beschimpft. Deswegen helfen wir denen jetzt, indem wir ein Programm geben, das ihnen die Arbeit abnimmt. Das wird bestimmt dagegen helfen, dass sie als Zensoren beschimpft werden. Auf jeden Fall. Also keine Ahnung, ich verstehe immer nicht, was die Leute mit sowas sagen wollen. Ich war es nicht, es war mein Algorithmus. Ja, das ist auf jeden Fall eine Möglichkeit natürlich, also Verantwortung abschieben auf eine Maschine, die das beurteilt, dann eine vermeintliche Objektivität, obwohl ja natürlich auch der Algorithmus eben durch Einzelpersonen gefüttert wurde. Also soweit ich es verstanden habe, ist die Idee, und da muss ich sagen, ist auch sehr löblich, das schreiben sie am Anfang, dass sie jetzt sehen, es gibt erstmal diesen Wunsch danach, dass zensiert wird, ob jetzt von Einzelpersonen oder auch vom Staat, von Politikern. Zum Beispiel, beste Beispiel ist Facebook in Bezug auf die Flüchtlingskrise, dass man sagt, bestimmte Kommentare sollen gelöscht werden, Hasskommentare. Und was im Prinzip ja aktuell passiert, ist, dass der Staat versucht, diese Zensurmaßnahmen zu privatisieren, indem er das auf die privaten Unternehmen abschiebt. Unternehmen wie Facebook haben natürlich überhaupt gar keine Weisungspflicht oder Informationspflicht dem Nutzer gegenüber. Das heißt, die können vollkommen intransparent Kommentare löschen, wie sie es für richtig halten. Und die Idee ist jetzt zu sagen, wir machen hier ein transparentes Projekt, was über einen Algorithmus läuft, der eben nicht irgendwo hinter verschlossenen Türen von irgendeiner Firma entwickelt wird oder von irgendwelchen Moderatoren durchgeführt wird, sondern wir haben hier ein transparentes System, wo klar ist, was welche Worte als Hass eingestuft werden, welche Kommentare als Hass eingestuft werden. Und dann kann jeder nachvollziehen, warum sein Kommentar zum Beispiel gelöscht wurde, weil er eben bestimmte Worte benutzt und bestimmte Sachen sagt, die eben allgemein, Anführungszeichen, als Hass eingestuft werden. Das heißt, die Idee dahinter ist ja durchaus löblich, wenn man sich mehr Transparenz erhofft, aber die ganze Methode, die hier angewendet wird, eben was für Kommentare gesammelt wurden, wie die Leute zusammengesetzt sind, die diese Kommentare bewerten, da sehe ich einfach riesige Probleme, dass das in irgendeiner Weise weniger Probleme verursacht, als wenn das einfach Facebook selber macht. Also ich, meiner Meinung nach wirst du noch am ehesten den Hass bekämpfen können, wenn du einfach Faktenchecks dauerhaft durchführst. Also wenn du ein Tool hast, mit dem du einfacher Fakten checken kannst, das wird noch mehr helfen, weil emotionales Geschwabbel von jemandem, der jetzt irgendwie einen schlechten Tag hatte und dann seinen negativen Kommentar rauslässt, sowas gibt's immer. Das ist halt ein Gespräch von der Straße. Und wenn dann jemand irgendwie behauptet, keine Ahnung, bei mir um die Ecke des Flüchtlingsheim, der hat, keine Ahnung, ein Kind aufgegessen oder so, und du dann einen Faktencheck machen kannst, dann hilft es in der Regel mehr, weil am Ende vom Tag ist dann irgendwie so eine Punchline, die jetzt irgendwie ideologisch eingefärbt ist, ob es jetzt marxistisch oder salafistisch ist, wenn du das einfach zuordnen könntest, dass es zum Beispiel, keine Ahnung, einfach aus einem propagandistischen Werk kommt, würde das in meinen Augen wesentlich mehr helfen, einfach nur sozusagen eine Hate-Score unter den Kommentar von dem Programm zu posten, zu sagen, okay, du bist jetzt 8,9, ab 9 löschen wir, das ist gerade noch so geschafft, und dann tust deine Botschaft eigentlich nur umformulieren, andere Wörter verwenden, bisschen einfach mit der Bedeutung spielen, und kannst deinen Hass genauso posten. Also ich sehe da einfach viel zu viel Möglichkeiten, das Ding auch wieder zu umgehen. Also ich, keine Ahnung, warum jeder plötzlich zensieren möchte. Also es würde mich vor allem nicht wundern, wenn man jetzt mal angenommen, man setzt das hier um, man hat danach eine transparente, nachvollziehbare Vorgehensweise, wie die Kommentare gefiltert werden oder gelöscht werden, dass sich dann die entsprechenden Personen, die es eigentlich zensieren soll oder halt deren Kommentare entfernen soll, einfach anpassen. Also gerade ja. Trolle sind, glaube ich, die am aktivsten und kreativsten, wenn es darum geht, dann ihre eigentlichen Botschaften zu verschleiern und neue kreative Euphemismen zu entwickeln, um halt diesen Filter zu umgehen. Und die Filter müssen dann entsprechend immer restriktiver werden und dann werden nachher Leute drunter leiden, die eigentlich vollkommen legitime Kommentare oder auch Kritik posten. Ja, bei Hearthstone hatte Blizzard versucht, das Flaming in der Community klein zu halten und dann konntest du nur Emojis sozusagen posten, um mit deinem Gegner im Spiel zu kommunizieren. Und nach einer ganz kurzen Zeit hat es sich das durchgesetzt, dass wenn jemand stark verloren hat und ein richtig schwaches Spiel abgegeben hat, dass du dann well played geschrieben hast, also dein Emoji. Also, weißt du, das ist einfach die Sprache. Du kannst dich eh immer ausdrücken. Also, wie du meinst, man wird sich dann nur anpassen und das ist dann so ein never-ending Project. Das ist wie irgendwie eine große Brücke streichen. Du fängst am Anfang an und wenn du am Ende angekommen bist, kannst du vorne wieder anfangen. Weil die Farbe wieder abblättert. Das ist halt, ja, keine Ahnung. Menschen können böse sein, sagen böse Sachen. Wow, wer hätte das gedacht? Weißt du? Vor allem treibt man damit die Leute ja auch noch an. Wenn sie dann irgendwie sich profilieren können, indem sie sagen, okay, ich habe jetzt hier den Filter irgendwie, den Filter umgangen mit meinen tollen neuen Wortkreationen oder so. Also es ist halt ein gegenseitiges Aufrüsten, was dann stattfinden muss. Und es gibt da einfach kein Ende. Ja. Es sei denn, irgendwann schaltet man das Internet ab. Das wäre die letzte Möglichkeit. Aber ich sehe halt einfach nicht, was das letzte Ziel dieser ganzen Aktion sein soll. Man könnte ja den Leuten einen Gefügigkeitschip einbauen, weißt du, in den Kopf einpflanzen. Damit würde ich noch am ehesten eine positive Entwicklung mit negativen Kommentaren sehen und vielleicht genetisch den Menschen verändern, aber die Negativität, die wird immer da sein. Also einfach nur der Gedanke, dass du sozusagen die Technik vorschalten kannst und es dann weniger wird, das ist in meinen Augen kontraproduktiv. Ich denke sogar, dass sozusagen der Hass mehr zunimmt, wenn du versuchst, es stärker zu unterbinden. Also, genau, weil es natürlich diesen Reiz des Verbotenen bekommt, weil Leute noch eher dann Interesse haben, entweder andere dran trotzdem zu beleidigen und trotzdem irgendwie zu triggern, weil es ja noch schwieriger geworden ist durch diese Maßnahmen. Also, wie gesagt, löbliches Projekt, ich verstehe den Hintergedanken, aber es ist aus meiner Sicht nicht zu Ende gedacht und die Methodik, mit der es hier präsentiert wird, ist von vorne bis hinten fehlerhaft. Und ich will da jetzt nicht mal über die technischen Sachen sprechen, wie der Algorithmus funktioniert, sondern wirklich nur davon ausgehen, wie das System gefüttert wird, mit welchen Daten, die da reingeladen werden. Und das zeigt einfach schon das grundlegende Problem dahinter, was hier auch nicht erklärt wird, wie das gelöst werden soll. Und ich sehe ehrlich gesagt auch nicht, wie das machbar sein soll. Also in den MOBAs, ich habe ja Heroes of New Earth nicht gespielt, ich habe LOL gespielt und da war das die gleiche Sache. Also wenn man einen Communication-Ban gekriegt hat, dann konnte man halt nicht mehr reden. Und das hat natürlich die Spiele kaputt gemacht, weil plötzlich man mit den Leuten nicht mehr kommunizieren konnte ordentlich. Die waren dann halt so ein bisschen am Arsch. Ja. Und die Teams dann gleich mit. Und ich glaube, für die Diskussionskultur hätte das so ungefähr die gleichen Auswirkungen, weil super, dann können halt ein Haufen Leute nicht mehr reden. Ja, ich meine, vergleich es mal alleine mit diesen jetzt teilbaren Blocklisten bei Twitter. Ja. Das ist ja auch schon so ein Ding, da werden dann Leute einfach von vornherein geblockt, ja. Nur weil die von irgendwem, der aus dieser Clique dazugehört, irgendwann mal geblockt worden sind wegen irgendwie Wrong Sync oder falsche Frage zur falschen Zeit gestellt, educate yourself, ich block dich oder so. Ja. Volker Beck hat mich geblockt. Ja, ohne, dass ich je mit ihm geschrieben habe. Nee, also ich bin halt irgendwann kreativer mit den Beleidigungen geworden und hab immer aus Shadowrun Beleidigungen benutzt und so ein Kram. Das wissen die Leute vielleicht nicht, aber sie merken, dass es beleidigend ist. Ja. Und der Kontext immer wichtiger ist als das eigentliche Wort. Ich meine, darum geht es ja letztendlich. Und wenn der Kontext einfach dann sich verändert, weil die Bedingungen anders geworden sind, also das eigentliche Problem wird damit ja nicht gelöst. Man verschiebt einfach nur, man verschiebt den Kontext letztendlich. Ja. Nee, also ich finde das als Spracherkennungsprogramm so den Ansatz, den sie machen, ja ganz interessant, aber so für eine praktische Anwendung ist das einfach nicht geeignet, weil es halt jetzt nach, wie hieß er, der Sprachwissenschaftler Watzlawick. Also nach Watzlawick, die ignorieren ja vollkommen die Bedeutungsebene, sondern gehen halt nur nach, dieses Wort wird damit assoziiert, also müssen wir das jetzt blocken. Wie derjenige das Wort benutzt hat in dem Zusammenhang, ist vollkommen egal. Ja. Und Und ja. Einzelproblem ist natürlich auch, was mir jetzt gerade noch einfällt, das wird ja auch immer Twitter vorgeworfen, weil Twitter ja vermeintlich, ich weiß es wie gesagt nicht, aber vermeintlich vor allem konservative Meinungen häufiger entweder nicht sichtbar macht oder ganz unsichtbar schaltet, dass deswegen auch gewisse Usergruppen einfach sich entfernen von diesen Plattformen und sich neue Plattformen suchen. Und irgendwann wird man den Punkt haben, wenn so ein Filterverfahren verwendet wird und auch sehr restriktiv ist, dass wirklich ein Großteil der Nutzer eben keine Kommentare mehr schreiben kann oder halt extrem kreativ werden muss, um sich noch zu äußern, dass sie bei der nächstbesten Gelegenheit, die eben diesen Filter nicht benutzt, einfach dorthin wechseln wird. Also im Endeffekt wird sich dieser Filter dann selbst zerstören, weil Seiten es nicht mehr einsetzen können, ohne dass ihnen die Nutzer weglaufen. Ja, also im Grunde ist es eigentlich nur, wie soll man sagen, wenn eine Firma darauf setzt, Hate Speech zu bekämpfen und gegen Hasskommentare vorzugehen, sollte man halt darauf wetten, dass die Aktie von dem Unternehmen runtergeht. Das ist eigentlich alles, was bei rumkommt, weil früher oder später, also das ist halt wie, wenn sich eine Firma den Fuß in den Mund steckt und versucht, sich in den Fuß zu schießen. Also es ist einfach nur dämlich, gerade auch bei Twitter mit dem besser vorgehen gegen Hasskommentare. Ja, Twitter war mal ziemlich interessant, weil das alle auf ein Level gebracht hast. Du konntest jeden Star und alles Mögliche einfach antweeten, weil es einfach direkte Kommunikation ist. Das ist der Grund, warum es interessant ist. Wenn du das rausnimmst, ist es halt nicht mehr interessant. Wenn du dann keinen bissigen Kommentar mehr schreiben kannst, ist es nicht mehr interessant. Also es ist, ich weiß nicht, was die Leute vom Internet erwarten. Weißt, dass man online geht, dass man sein Tagebuch vorlesen kann und dass niemand einen dummen Kommentar bringt. Also es ist so, ich weiß nicht, keine Ahnung, Hasskommentare. Wie viele Leute sind durch Hasskommentare gestorben bisher? Millionen. Ja, also, und, ja, und ich habe... Wenn man den glaubt, dann auf jeden Fall. Ja, ich meine, man sieht das ja auch bei diesen ganzen Begebenheiten, wo das bisher passiert ist, so diese Fragmentierung da, dass die Leute da irgendwie gemeint haben, so ja, ihr müsst jetzt alle so reden und so denken, wie es nicht problematisch ist oder wie es divers wird oder diesen ganzen Kram, das hat ja alles nicht dazu geführt, dass da die Leute hingerannt sind und gesagt haben, dann müssen wir jetzt mitmachen oder so, sondern ganz im Gegenteil. Also ich sag nur, Atheismus, Community, Piratenpartei, dieses ganze Zeug. Ne? Also beim Gaming hat es nicht geklappt, aber das ist ja sowieso. da kann man sich ja dann da seine Gruppe suchen. Aber ansonsten hat es ja noch nie dazu geführt, dass irgendwelche Sachen da mehr Zulauf gekriegt haben. Ganz im Gegenteil. Ja, es schreckt eigentlich eher ab. Ich meine, bei mir ist es auch so, ich kenne so Geschwubbel über Diversität und Vielfalt. Und Deutschland ist bunt. Ich kann das überhaupt nicht leiden. Also ich hasse so Kommentare, wenn die daherkommen, ja, wir müssen mehr auf Diversität achten und sie sind so vielfältig, ja, und ich bin in einer interethischen Ehe. Also weißt, ich habe eine chinesische Frau, kann aber Diversitätsgelaber einfach nicht ab. Also ich weiß auch nicht. Im Endeffekt erreichst du das Negative dadurch. Also weißt du sozusagen an Effekt, dass die Leute einfach dir nicht mehr folgen wollen. Also ich, keine Ahnung. Ja, eben, wer hat da schon Bock drauf? Ja, wir können uns unterhalten, aber hier sind erstmal die ganzen Vorschriften, die ich dir mache, die du erstmal befolgen musst, damit du überhaupt mit mir reden darfst. Ja, es ist wie, also es erinnert mich ein bisschen an der Akzent in England, die verschiedenen Akzente. Du konntest früher direkt daran feststellen, aus welchem sozialen Stand du kommst. Weil nachdem Anzüge für die breite Bevölkerung also vorhanden waren, also dass sich auch arme Menschen einen Anzug kaufen konnten, konntest du sozusagen nicht mehr die soziale Herkunft an den Kleidern ablesen. Dadurch hat sich dann ein Sprachcode entwickelt, wo dann einfach die Bourgeoisie und die Höherständigen, dass die sich einfach eine bestimmte Art zu reden angewöhnen. Und für mich kommen halt diese neuen Vokabeln und Wörterbücher, die die NGOs da vorschlagen, für mich ist es halt so eine Bourgeoisie-Speak-Geschichte, wo du einfach dich vom Pöbel sozusagen abheben möchtest. Verwendest ein paar Buzzwords und dann kannst du dir die Nippel reiben und sagen, ah, ich bin der Gerechteste, Weißt du, wie bei South Park, wo sie sich dann an den eigenen Fürzen riechen. So kommt mir das vor. Also, Ja, keine Ahnung. Ja, es ist im Prinzip eine Form des Virtual Signaling, dass man einfach sagt, okay, wir erkennen uns schon an der Sprache, an der Verwendung der Worte, die wir benutzen, und man geht ja noch einen Schritt weiter und sagt, alle, die unsere Sprache nicht benutzen, die wollen wir ausblenden. Ja. Ja, und okay. Vor allem für die jetzige Situation, wo halt gerade der Konflikt gesellschaftlich daran besteht, dass es eine abgehobene Klasse gibt, die halt eine Sprache spricht und eine politische Ansicht hat, und dass es den halt die ungebildeten Massen gibt, die halt ein bisschen weniger theoretisch an die Sachen rangehen. Gerade für dieses Problem ist es natürlich, also das verschlimmert das eher noch, was sie dann da machen. Ja, aber ich glaube aber schon, dass es auch ein bisschen erzieherischen Punkt hat, also dass man da schon dafür sorgen möchte, durch die Änderung der Sprache auch das Bild, was die Leute haben von diesen ganzen Dingen wie Migration und so, auch zu ändern. Ja, aber natürlich, aber es ist nur von oben herab. Es ist nicht, wir erkennen jetzt überhaupt mal an, dass du, so wie du jetzt bist, vielleicht auch das Recht hast, halt besorgt zu sein, um mal auf, das ist es ja schon, besorgte Bürger ist ein Schimpfwort in den Kreisen. Das ist vollkommen abwertend, wenn man das über jemanden sagt. Aber weil die Bürger haben nicht das Recht, besorgt zu sein, die wissen ja über nichts Bescheid, die sind ja ungebildet. Ja, und dann stellen sie sich auf die Republika und fragen den Fischer, wie man den Leute erreichen kann. Ja, und dieses von oben herab führt ja auch in den meisten Fällen ganz klar zu einer Trotzreaktion. Wenn die Leute wirklich keinen Sinn dahinter sehen, jetzt ihre Sprache anzupassen, oder wenn zumindest diese Veränderungsforderungen überhaupt gar nicht zur Realität der Leute passen, dann verpufft das einfach. Dann können Leute halt sich selber natürlich auf die Schulter klopfen und sagen, wir tun was, aber bei den Leuten, die quasi erzogen werden sollen in gewisser Weise, denen kommt es nicht an, und es führt eben wirklich eher zu dieser Spaltung, dass sich Echokammern bilden, weil Leute eben nur noch mit ihresgleichen reden, dass Argumente nicht mehr ausgetauscht werden. Und das höre ich auch immer wieder, also ob das nun online ist, was ich lese, oder auch aus dem Freundeskreis teilweise, wo gesagt wird, ja, mit den Leuten kann man nicht mehr reden. Man kann mit denen auch keine Debatten mehr führen. Das will man dann auch gar nicht mehr. Und es gibt aber keine andere Möglichkeit, um diese Konflikte zu lösen. Auch wenn man mit den Meinungen und Äußerungen nicht konform geht und damit auch teilweise da wirklich ekelhafte, widerliche Sachen gesagt werden, die Leute auszugrenzen und sich absondern zu lassen, führt eigentlich aus meiner Sicht in den meisten Fällen zu einer stärkeren Radikalisierung von diesen Leuten. Auf jeden Fall. Das würde ich auch sagen. Ich könnte mir gut vorstellen, wie der Stalin da hockt und sagt, wisst ihr, das mit den Kapitalisten, ja, mit denen kann man einfach nicht mehr reden, die haben ein geschlossenes Weltbild. Ich glaube, die muss man ins Gulag stecken. Also das ist irgendwo eine Entmenschlichung, wenn du einfach einen Teil deiner Bevölkerung einen Maulkorb verpassen möchtest. Ich bin jetzt niemand, der irgendwie White Genocide, irgendwie diese Verschwörungstheorie, dass ich der Anhänger oder so, aber ich kann verstehen, dass es Leute gibt, die auch einfach im rechten Spektrum sind, die absolut unzufrieden sind. Und es wird nicht dadurch besser, dass ich weniger mit denen rede. Also genauso wie Leute, die, keine Ahnung, bei Blockupy, wenn es um die Zentralbankpolitik geht, wenn die da Polizeiautos anzünden, es wird nicht dadurch besser, dass wir sagen, oh, mit denen können wir nicht mehr reden. Die haben ja ein geschlossenes Weltbild. Nein, wir sind die Elite, wir haben die Deutungshoheit, wir wissen, wie es richtig ist. Wir müssen die nur ein bisschen zwingen. Wir brauchen jetzt ein Tool, wir müssen denen den Mund verbieten. Im Grunde ist eigentlich jedes Mal, wenn du irgendwo eine Diktatur hast, da hast du einen großen Katalog an, was irgendwo verboten ist, wie du dich ausdrücken darfst. Eigentlich ist in der Demokratie das so, dass man jeden Scheiß erzählen darf. Und das einfach, wenn du eine richtig dumme Idee daher redest, das einfach sozusagen das Tageslicht, das Licht von der Öffentlichkeit, diese dumme Idee einfach ausblendet, sozusagen. Das ist eigentlich, wie sozusagen der öffentliche Dialog funktioniert. Eine öffentliche Streitkultur und nicht eine öffentliche, wir müssen eure Hasskommentare analysieren, damit wir sie verbieten können. Guckt euch an, ihr bösen Menschen. Ja, keine Ahnung. Das ist auch generell ein sehr, sehr nihilistisches Bild, was die von den ungewaschenen Massen haben in dem Fall. Also generell, ja, die haben ein geschlossenes Weltbild, ich glaube das nicht. Ich glaube ehrlich gesagt, dass die meisten Leute sich gar keine Energie darauf verschwenden, sich irgendwie ein Weltbild zu machen, sondern die haben halt ihre täglichen Probleme und die haben das, was sie sehen, was sie täglich beeinflusst, und warum muss man sich denn über den Rest Gedanken machen? Ist doch scheißegal, ist doch Zeitverschwendung. Ja. Und das Das ist halt so ein typisches Projektionsding, dass halt die studierte intellektuelle Klasse, die halt sehr viel Zeit mit solchen Gedankenexperimenten und Gedanken verbringt und eher gebildet ist, dass die dann darauf schließt, hey, ich habe mir ein Bild, ich habe mir ein Weltbild gemacht, ich habe mir das gebildet und deswegen gehe ich jetzt davon aus, dass die anderen Leute genauso rigide sind in ihren Ansichten. Das schwingt auf jeden Fall wirklich, also ich will jetzt nicht in irgendeine philosophische Diskussion abdriften, aber es ist im Prinzip wirklich, es sind zwei Weltbilder, die da vertreten werden. Du hast einmal ein positives Menschenbild, wo man sagen würde, okay, jeder Mensch hat zumindest die Option, wenn er die Möglichkeiten bekommt, die Informationen bekommt, eine vernünftige, rationale Entscheidung zu treffen, auch bei schwierigen, komplexen Themen. Oder man nimmt das pessimistische Weltbild und sagt, okay, es gibt einfach Leute, denen kann man nicht helfen, die haben keine Ahnung, die werden ihre Meinung niemals ändern. Und deswegen ist es auch vollkommen legitim zu sagen, wir bauen Filter ein, verwenden autoritäre Maßnahmen, um diese Leute zu zwingen, das zu machen, was wir für richtig halten. Und da kann man auch schlecht vermitteln zwischen diesen beiden Positionen. Man kann vielleicht sich auf dem Spektrum dazwischen befinden und sagen, ja, manche Leute sind so, manche Leute sind so. Aber wenn du generell ein sehr pessimistisches Menschenbild hast und davon ausgehst, dass es einfach Personengruppen gibt, die man nicht verändern kann, dann ist auch vollkommen legitim, diese Personen anders zu behandeln und sie eben zu den Menschlichen ist jetzt wirklich ein sehr starkes Wort, aber es geht auf jeden Fall in die Richtung. Und diesen Leuten einfach einen Riegel vorzuschieben oder deren Meinung einen Riegel vorzuschieben, da hat man einfach die eigene Legitimation zu sagen, ja, das, was ich mache, ist richtig. Ja, Gulags bauen. Daran erinnert mich das. Ich weiß, das ist weit hergeholt, aber ich habe viel darüber gelesen, wenn du, also was in Umerziehungscamps in der Sowjetunion oder auch in China in der Vergangenheit, was in China noch mehr, es wird absolut abgebaut in China, in der heutigen Zeit, aber in der Vergangenheit hatten sie da mehr. Und ich habe halt viel darüber gelesen, wie du sozusagen Brainwashing betreiben tust, wie du sozusagen die Psyche von den Menschen derart beeinflussen tust, dass du ihm sozusagen ja einfach deine Ideologie vermitteln kannst. Und es klappt halt nicht wirklich. Eine Gesellschaft besteht aus linker Flügel, rechter Flügel. Also wie so ein Vogel, der fliegen möchte. Und einfach nur die Annahme, dass jetzt der rechte Flügel total furchtbar ist, dass man den beschneiden muss, dass es sonst nicht funktioniert, ist einfach nur, weiß nicht, geht eine ganz dunkle Straße runter. Es fängt mit kleinen Sachen an, aber ja, ich weiß auch nicht. Also wir haben schon eine Hate Speech Kampagne, nohatespeech.de, wird irgendwie über die EU koordiniert, mit einem Toleranzpapier und so eine Kacke. Also ich bin ein Fan von der EU, finde die EU eine klasse Geschichte, aber einfach nur dieses, ja, wir müssen nach Gefühlen gucken und wir müssen Freiheit beschneiden, wir brauchen Tools und Apps und das können wir nachher alles zusammenführen bei der Polizei. Vielleicht war die Person noch auf einer Demonstration oder so und ab ins Toleranzcamp mit ihr. Also, ich weiß, ich bin jetzt so Biermonger, aber keine Ahnung. Tools und Apps, also mich erinnert auch diese ganze Sache an, also nach Tools und Apps und so wird ja auch auf der Republika da immer gerufen, ne? Von wegen, ja, wir brauchen technische Lösungen, um diesem Hass, der da irgendwie angeblich überall ist, habhaft zu werden. Und deswegen, also ich weiß nicht, ob schon jemand gegoogelt hat, ob einer von den Verantwortlichen noch mal einen Vortrag gehalten hat. Würde mich nicht wundern, wenn dem so ist. Wir haben auf jeden Fall Republika weiter getweetet. Also der Typ, mit dem wir geschrieben haben, hatte irgendwo ein Okay. Republika von der Bild-Zeitungsredaktionsfrau, die meinte, ja, sie war hier Community Managerin, es war schon ziemlich hart, was sie da machen musste. So viele hasserfüllte Menschen, Tralala und so. Also, aber ja, Tools und Apps, für mich riecht es halt, ich weiß nicht, nach Social Engineering, kannst du Leute, sozusagen das Weltbild der Menschen, kannst du Karte, also eine Karte herstellen. Siehst du, aha, der war auf der und der Seite, der gibt den und den Kommentar ab. Wir müssen dann herausfinden, was für Gegeninformationen wir einblenden. Wir müssen uns um deren Weltbild kümmern. Wenn es nicht klappt, wenn das Weltbild abgeschlossen ist, ab ins Toleranz gehen. Keine Ahnung. Also, wenn man sich mal die nächste Stufe von der ganzen Sache angucken will, ist es mir gerade wieder eingefallen. Ich habe es gerade mal gepostet, den Link. Und ich weiß nicht, ob ihr davon gehört habt, dass in China ja dieses Social Score Prinzip vorgeschlagen wurde, dass man im Prinzip für jeden Mitbürger einen Social Credit oder einen Social Score festlegt. Und wenn man sich gut verhält, also vorteilhaft für die Gesellschaft, das kann natürlich definiert sein, wie man das dann möchte, bekommt man Pluspunkte für diesen Social Credit. Und dann bekommt man Privilegien dadurch in der Gesellschaft. Also nicht nur online, sondern wirklich in dem ganzen, der ganzen Gesellschaft. Und das System ist halt vor allem dahingehend so perfide, dass es eben nicht auf Bestrafung setzt in dem Sinne, sondern dass Leute natürlich belohnt werden, wenn sie sich korrekt verhalten und dann eben, wie gesagt, diese Privilegien bekommen. Und dass sie denunzieren können. Also sie können quasi, wenn sie wissen oder mitbekommen, dass sich ein Bekannter eben nicht sehr sozial verhält, können sie das melden und dann wird den Leuten dann entsprechend, werden dann Punkte verweigert oder Punkte abgezogen. Und das wäre jetzt mal in seiner diese Dystopie aus meiner Sicht die einzige Möglichkeit, um so ein System durchzusetzen, wo du wirklich eine Umerziehung der Bevölkerung erreichst. Dass du wirklich die Leute zwingst, über dieses, also erstmal dieses gegenseitige Misstrauen durch dieses Denunzieren, wo jederzeit angeklagt werden kannst von Freunden und Bekannten, und weil du auf deinen eigenen Vorteil natürlich auch bedacht bist, dich dann entsprechend korrekt verhältst. Dass du zum Beispiel nur studieren darfst, wenn du einen Social Credit von so und so viel hast. Damit würdest du zum Beispiel. Genau. Damit würdest du natürlich die Gesellschaft, das wäre wirklich eine Form des Social Engineering. Und das ist, wie gesagt, es wäre effektiv aus meiner Sicht, aber es wäre die absolute Horrorvorstellung, wenn das wirklich mal eingesetzt wird. Ich finde, das geht aber schon so ein bisschen in die Richtung mit diesen mit den Aktivisten, die dagegen sind, dass man anonym ist im Internet. Weil das geht, im Prinzip ist ja das ja das Gleiche wie der gläserne Bürger für den Staat, aber weil die wollen das ja nicht, damit der Staat weiß, wer wir sind, sondern die wollen selbst wissen, wer wir sind. Und deswegen, wenn es nur der Staat wüsste, dann fänden die das nicht so toll, weil dann würde sie ja der Staat bespitzeln. Aber die Motivation dahinter ist, dass sie selbst eine soziale Ausgrenzung betreiben können. Ja. Und so funktioniert auch dieses Denunziantensystem. Das ist halt immer der eigene Vorteil. Und kurzsichtig ist auch alles, also nur sich selbst sehen in der Situation. Ja, vor allem, weil diese Personen ja auch immer denken, dass ihnen das Gleiche niemals passieren könnte. Dass sie nicht das Problem in den Methoden sehen, die gefährlich sind, die einfach jedes Ziel treffen können. Also dieses typische Beispiel, dass der Zweck die Mittel heiligt und es gibt keine falschen Methoden, es gibt nur falsche Ziele. Und das ist für mich immer überhaupt nicht nachvollziehbar, wie man da nicht, entweder nicht willens ist, darüber nachzudenken oder es einfach nicht kapiert, dass solche Maßnahmen, solche Möglichkeiten auch gegen die eigene Meinung und die eigene soziale Gruppe eingesetzt werden können. Und die Entwicklung selber, die wird ja auch dann wieder ganz gern an totalitäre Regime verkauft. Ich glaube, wenn Putin die hier das Hate Mining sieht und es noch ein bisschen weiter ausgereift ist, er wird sich die Finger reiben und sagen, ha, ich möchte meine Gesellschaft friedlicher machen, her damit. Also, ja, das würde mich nicht wundern. Also, da wurde jetzt auch die Tage in Pokémon Go-Spiele verhaftet, der in der Kirche Pokémon Go gespielt hat, wegen hier Blasphemie und so. Ach stimmt, also, das war in Russland, ja. Ja, wir können ja nochmal uns, kann ja auf der Seite unten selber Kommentare eingeben. Wir können ja vielleicht mal versuchen, so ein paar beispielhafte Sätze und Kommentare da einzufügen und zu schauen, was das Programm uns so ausspuckt. Stimmt. Wir können uns ja erstmal die Beispielkommentare angucken, also was hier als Hass und was als Nicht-Hass definiert wird. Okay, gut. Das ist natürlich durchaus schon ein ziemlich heftiger Kommentar. Ja, na gut, aber da ist doch allein schon, hallo, wer sagt denn illegale Flüchtlinge? Illegale Flüchtlinge gibt es nicht, es gibt nur illegale Einwanderer. Wahrscheinlich, die haben sich das ja ausgedacht. Also ein illegaler Flüchtling ist dasselbe wie ein feiger Hinterhalt. Ein Hinterhalt ist immer feig. Also diesen Satz verstehe ich aber auch nicht so ganz. Die deutsche Justiz ist für Untermenschen ungeeignet. Nee, ungeeignet. Ich verstehe den Sinn hinter diesem Satz nicht, aber gut. Na, dass die Degenerierten nicht hier in das Justizsystem eindringen dürfen, weil dann hast du nämlich so einen semitischen Richter, der dich für Volksverhetzung anklagt. Ein echter Deutscher würde das nie machen. Weißt du, so viel Arbeit. Nein, die meinen einfach, steht ja unten drunter, einfach in ein Katapult setzen und über die Grenze schießen. Nicht irgendwie verhandeln, Anwalt, der ganze Scheiß. Das ist, glaube ich, das, was die erklären wollen, aber Ach so, dass du sozusagen, wenn du ein Ausländer bist, dass die Denunzierung von einer Straftat reichen sollte. Oder generell alle Ausländer. Okay, jetzt um es mal so auszudrücken, wie echte Leute das ausdrücken, die haben andere kulturelle Werte als wir. Ja. Okay. Mhm. Na, immerhin ist das nicht als Hass erkannt. Das bringt echt viel, so einen Kommentar zu schreiben. Könnt auch einfach schreiben, ich bin gut, ich bin gut, ich bin gut, ich bin gut. Moment mal, Nicht-Hass, wert das mal aus. Nicht-Hass 1. Nur 25% Hass. Weil ich glaube, dieser Algorithmus unten rechts, der sagt irgendwie immer Hass, oder? Ja, der sagt immer Hass. Der ist ja auch unten rechts. Ja, ich hatte ja schon gesagt, ne, dass dieses Projekt ist so ein bisschen das Äquivalent zum Dungeons & Dragons Gesinnungssystem. Ah, wir ordnen die Welt in Gut und Böse. Und Gut und Böse gibt es, das sind Dinge, die man anfassen kann. Man kann nach Böse gehen. Also Nicht-Hass ist schon mal, Nicht-Hass 2 ist schon mal Hass und Hass und 2. Ja. Man kann also ja auch mal gut, gelten nicht, oder wie? Was unten, was alles erkannt wird, starkes Land ist auf jeden Fall Hass, Dinge ist Hass, Ankommen. Starkes Land. Und ist Hass. Weißt du, du könntest sagen, Deutschland hat die Verpflichtung, Flüchtlinge aufzunehmen, weil wir ein starkes Land sind. Weißt du, ja, das ist jetzt dann Hass erfüllt. Deswegen, es ist vollkommen vom, also der Kontext matters. Nee, aber am tollsten finde ich um. Warum ist um positiv? Ich bringe sie alle um. Ja, um den Klimawandel aufzuhalten, müssen wir 50% der Menschheit ausrotten. Um 3 Uhr treffen wir uns. Oh, was für ein positives Wort, weißt du, keine Ahnung. Mit ist böse und ist böse. Ja, das habe ich schon mitgekriegt. Müssen, sollen und so weiter, die sind alle böse. Also immer alles, was irgendwie, also im Prinzip jeder, der mit dem System nicht zufrieden ist und sagt, eigentlich müsste man das so machen, eigentlich sollte man das so machen, da steckt schon der Hass drin. Also Deutschland gibt 5 Punkte. Auf der Hassskala. Darkes ist nur 0,01 und Land ist 3 Punkte. Wir haben es geschafft, die Integration ist vollglückt. Jeder Flüchtling trinkt ein Feierabendbier. Keine Ahnung, wieder negativ. Das ist eine ganz verquere Art, die Bedeutung zu interpretieren. Das ist sehr merkwürdig. Oh, ja, mein Lieblingsbeispiel von. Das haben wir schon mal probiert. Fängt mit Vater an und Vater ist leider negativ belegt. Also. Das war das Vater unser. Ja. Oh, das ist aber wirklich sehr viel rot. Das wissen wir was hier. Haben wir? Reich ist rot. Okay. Versuchung, Ewigkeit, das ist alles. Gut, bei Reich, ne? Kann man verstehen. Aber. Himmel ist negativ. Der Himmel muss frei von Drohnen bleiben. Was für ein negativer Satz. Ja, aber nicht doll negativ. Amen ist negativ. Weil die Leute wahrscheinlich immer schreiben, Ausländer haben hier nichts zu suchen. Amen. Also ich habe schon versucht, einen Absatz zu schreiben mit nur grünen Wörtern. Das ist ziemlich schwierig. Also es ist wesentlich einfacher, glaube ich, einen Satz mit nur roten Wörtern zu machen. Brot ist grün. Wir packen das Cyan Kali nicht mehr in die Duschen, sondern ins Brot. Was für ein positiver Satz, Alter. Weißt du, keine Ahnung, Alter. Bedeutungsebene und was war das andere, weißt du, keine Ahnung. Aber in Packen steht Pack drin, insofern Pech gehabt. Unsere Schuld ist negativ. Der Holocaust ist unsere Schuld. Ja, absolut negativer Satz, kann ich verstehen. Alter Schwede. Der Holocaust war aber nicht rot, sondern gelb. Sehr schön. Nochmal so ein kleines Liebesgedicht. Mal schauen, ob das Hass ist. Ja, nicht ganz eindeutig. Nicht so viel hast. Ich finde es lustig, bei den Sachen, wo ich versucht habe, um das Ding rumzukommen, hat die logistische erweiterte Regression, was irgendwie schon klingt wie eine abgefahrene Partei, hat die immer das sehr gut erkannt. Liebe ist negativ, bin ich auch. Herz auch. Und ich fand das dann ganz schön lustig, weil ich hatte ja in der Einleitung Das gesagt, man muss Menschen diverser Herkunft das Leben nehmen. Und das hab ich dann politisch korrekt formuliert. Man muss Menschen diverser Herkunft aus der Existenz entfernen. Das war dann besser, weil entfernen ist immer noch rot, aber Existenz ist grün. Ach, wunderschön. Ist das Problem, wenn man so ein Ding Open Source macht, weil dann können die ganzen Leute sehen, was grün anschlägt und was rot. Wäre wesentlich schwerer, wenn es anders wäre. Warum ist Liebe rot? Gute Frage, ehrlich. Aber jetzt erkennt ähnliche 2,99. Wörter, Orwellsches, Leid ist grün. Vor allem aber direkt daneben ist lieb und das ist grün. Liebe und lieb. Soll einer verstehen. Das erinnert mich an Wie ist denn Futurama, natürlich? wo der Farnsworth sagt, die Mutterliebe wurde verboten. Mutter ist Oh, heteronormativ. ist auch negativ. Mutterliebe gehört verboten. Also. Also Gott mögen die Leute aber auch nicht besonders, ne? Weil die Da Leute sind haben, sie mir schon sympathisch. ist ja ein Eindruck von dem, was die Leute selber, also wie die Leute diese Sachen benutzen. Ne? Also es gibt wohl sehr viele Hasskommentare, wo die sagen, oh Gott, sind die scheiße. Ich liebe diese Scheiße. Beziehungsweise das ist dann eher die dann die Also Klaus ich, Kinski-Methode. Margarete Du Stachowski ist Arschloch, ich wahrscheinlich liebe dich. rot. Schauen wir mal. Kein Hass. Oh, Oh, was haben wir Junge denn? ist auf jeden Gewalttat ist Fall grün, Hass. okay. Grün. Können wir zu Gewalttaten aufrufen? Auch heute sind wieder 100 Gewalttaten gegenüber rechtsgesinnten Deutschen vollzogen worden. Wir sind mit, was, seiner Ideologie ist grün, Alter. Also wenn ein Junge kommt, dann ist das größtenteils rot. Ja. Wegen Rape Culture und so, weißt Ich dachte, das ist weiß. Keine Ahnung, ich weiß ja nicht, warum das bei dir rot ist. Aber du solltest mal zum Arzt gehen. Sowieso auch ein bisschen grün. Also machen wir mehr Gedanken. Also mit dem ersten Satz darunter ist schon mehr Hass. Das wird ja schon. Oh. Da steht ja auch Vergewaltigung drin. Das sollten wir Und Frau Geschlecht Stokowski mal ist schicken. natürlich auch. Ist natürlich auch. Ersetze mal Geschlecht durch Gender in dem Text kurz. Das ist sicher grün. Vor allem das Fragezeichen ist auch rot. Also, da fragen Ja, wohl gefährlich. sagen wahrscheinlich auch viele in Hasskommentaren, bla bla bla, Gender, dies, das, jenes. Ist auch Nee, rot. Gender ist rot. Kulturmarxistisch wird als ähnliches Wort. Aber jetzt ist alles Hass hier. Oh. Eben war es nicht. Voll Hä? schlecht. Wieso sagt sie eigentlich Geschlecht? Das ist doch eine Microaggression. Ja. Das ist aber interessant, oder? Das ist das Wort, das ist dann, das bringt das Fass zum Überlaufen. Schreib mal Gender und Schwindelerei. Geschlecht hin und dann lass die Scores vergleichen. Die müssen ja schon unterschiedlich sein. Weiß man schon das Gendergeschlecht? Oh, Jetzt wird es immer schlimmer. Gender 1,68, Geschlecht 0,92. Okay, ja, siehst du, das ist fast doppelt so schlimm. Ich habe schon immer gesagt, wir sollten das nicht Und benutzen, das Wort. Mord vor allem Massenmord. 0,92. Aber Massenmord ist okay. Wo steht das? Geschlecht Massenmord ist grün, links super. neben Vergewaltigung. Ja, Massenmord darf man benutzen, außer wenn man über die freiwillige Exmigration der Kurden in der Türkei redet. Ah, stimmt. Und Schwangerschaft triggert offenbar auch. Das ist wahrscheinlich zu viel Erinnerung an das biologische Geschlecht, deswegen muss man das auf jeden Fall als Hass Ja, einstufen. das ist cis-normativ und das ist dasselbe wie zum Holocaust aufrufen, Muss ich euch wieder darauf hinweisen, dass auch Männer schwanger werden können und die Margarete? Periode haben? Ja, ich habe Margarete Christos? angeklickt. Ich habe Margarete angeklickt, ähnliche Worte gefunden. Dunja. Jesus Christus. Warum Jesus Christus? Warum ist das so komisch geschrieben da oben? Keine Ahnung, ich weiß nicht, was ist da eine Party? Sehr merkwürdig. Schlägereien sind auch okay. Ja, das hat auf jeden Fall ganz klare Vorgaben hier. Also ich habe ja gestern mal so ein bisschen mit Wortgruppen rumgespielt, da das 200 Worte Minimum braucht, habe ich halt die Wortgruppen mehrfach da reingestellt und habe dann zum Beispiel diese Geschichte mit Deutsch, Deutscher, Deutsche, Deutsch sein, solche Sachen und dagegen Türke, Türkisch, Türkin, Türk, Türkei und so weiter verglichen. Das eine war Hass, das andere war nicht Hass. Ihr könnt euch selber ausrechnen, wo bei dem Bias, wie bei diesem Algorithmus, wohl der Hass war. Und ich hab Christentum und Islam benutzt und es war beides Hass. Also Deutschland ist offenbar sehr Hass. Deutschland ist auch Hass. Das ist hier der erste Absatz von der Wikipedia-Definition von Deutschland. Berlin ist offenbar auch ein problematisches Wort. Mitteleuropa, aber den Rest von Europa. Also ich hab das erste Protokoll der Weißen von Zion eingegeben und ich hatte 99,88% keinen Hass. Dann rigide Regression, auch keinen Hass. Logistische Regression hatte ich 56,39% keinen Hass. Und das rechts unten Support Vector Machine hatte ich 64,5% Hass. Halt bei den Protokollen von Weißen von Zion, weißt du? So, irgendeins springt immer an. Ja, weißt du? Also jetzt wissen wir wenigstens auch, woher der Begriff Regressive Left kommt. Ey, hier, post mal rein, was ich gerade in Chat gepostet habe. Was davon? Das Ganze? Alles? Den ganzen Liedtext. Du weißt, dass du keine Liedtexte ohnehin Dingsbums Zustimmung. Da müsst ihr mal vorsichtig sein. Das ist so ein Text. Wir zeigen ja nicht den ganzen gleichzeitig. Sonst können wir ins Urheberrecht kämen. Ach Quatsch. Ich nehme mal nur den Refrain. Außerdem hat der Stream doch Bildungscharakter. Also ist das bestimmt erlaubt. THC in OCB ist, was ich drehe. Das ist Bildungscharakter. Das hast du jetzt von deinem Refrain, Chris. Zu nicht kurz. Zu kurz. Ja. Ach, damals, als die Fantas noch gut waren. Nimm eine der Hauptstrophen rein. Und dann die mit ZDF und so. Gut. Ja gut, ARD, ZDF sind ja sowieso Hate Speech. Warte, nimm halt den Text. Ja, das ist eine von den Einleitungen vom Stream. Von uns. Also nach dem. Oh, Männer ist Hass, Hass. Ah, ich froh, ist auf jeden Fall negativer als USA. DDR-Summe. Warum ist DDR schwarz und GmbH rot? GmbH gibt es gar nicht. Wahrscheinlich in der Deutschland GmbH, deswegen ist es. Da sind nicht so viele dort reden von der GmbH. Aber GmbH ist wahrscheinlich hier BRD GmbH. AKW ist offenbar auch nicht so gut. Ich finde das freundlichen. Freundlichen. Ich finde das lustiger, wenn das geordnet werden danach, welche Parteioberhäupter welche Wörter am meisten benutzen. EVU ist grün. FKK ist grün, cool. Ja, F ist negativ auf jeden Fall. BRD ist rot, okay. Ja, weil die ganzen bösen Trolle immer die Antifa mit der RAF vergleichen, wahrscheinlich in den Kommentaren. Mit FFG schreibt auch keiner in sein Hassposting, ja. Da muss ja schon womit das umgehen können. Nee, wir müssen dann so bestimmte Wörter gibt es dann, die man reinpacken muss, um seine Score wieder hochzubringen. Und am Ende einfach immer MFG schreiben ist ganz wichtig. Genau. Aber mit freundlichen Grüßen sollte man nicht ausschreiben. Weil dann kriegt man direkt zweimal Minus rein. Die Welt liegt. Grün. Schall und Rauch, beides grün. Warum? Wahrscheinlich, weil ganz viele Leute in den Kommentaren immer schreiben, oh, diese ganze Aufregung um die Flüchtlinge, das ist doch nur Schall und Rauch. Ja, das ist aber eigentlich wirklich ein ganz guter Punkt. Ich meine, was passiert denn, wenn jemand seinen Kommentar schreibt und dann einfach so einen vorgefertigten Text, wo er weiß, die Worte werden als nicht Hass eingestuft, nach unten drunter anhängt in seinem Kommentar? Ja, also, hier, das war eine von den Einleitungen vom Sonntagsstream. von der Zweck heiligt den Feminismus. Absolut kein Hass. Das ist so gut wie. Guckt es euch an. Falsch. 50% aller Expertenprogramme agreeen. Ja. Verhaftung ist positiv. Diversität ist Stärke, grün. Zweck heiligt, rot. Pflicht ruft, grün. Was ich ausprobiert hatte, war, das Ding erkennt wohl einen Konjunktiv. Ein bisschen. Also ich hatte mal mit ein Nazi glaubt, er sei, bla bla bla, und habe da mal ein bisschen ausgeführt und das wurde positiv bewertet, also als kein Hass, zumindest von den ersten beiden, die anderen beiden spinnen ja eh vollkommen rum. Als ich es umgewechselt habe auf nicht-konjunktiv und als Aussage formuliert habe, war es als Hass erkannt. Das fand ich ganz interessant. Aber was es natürlich vollkommen tot macht, ist die rhetorische Form, dass man ein fakes Zitat sich ausdenkt praktisch. So, dass man sagt, mit Zitat anfängt, sich irgendwas sagt, was eine Verhohnepiepelung von dem Standpunkt oder von der letzten Aussage des anderen ist oder eine extremere Version. Und dann halt Anführungszeichen oben wieder und dann dazu einen Kommentar. Das würde, also die rhetorische Form würde das im Internet total kaputt machen. Was ich nicht mal so schlecht fände. Amadeo Antonio, auf jeden Fall kein Hass. Doch, Vektor. Rassismus Vektor. Auch kein Hass, aber Antisemitismus dann wieder schon. Eventuell mal in den Hasspostings auf den Antisemitismus mancher Islamgläubiger hingewiesen wird. Ist echt toll, ne? Rassismus und Antisemitismus. Vollkommen unterschiedliche Werte. Und Rechtsextremismus ist auch grün, weil das auch ein Wort ist, was halt nur Gegner benutzen. Und da merkst du es halt, dass Antisemitismus wird im Moment viel benutzt wegen den bei den Einwanderern, die halt Antisemiten sind. Zum großen Teil, beziehungsweise Anti-Juden. Und deswegen ist das jetzt ein böses Wort. Weil unsere politischen Gegner dieses Thema wichtig finden. Partisanen. Ja, also ich denke, man kann auf jeden Fall festhalten, dass dieses Analyse-Tool nicht sehr effektiv ist in dem, was es eigentlich erreichen soll. Ja, also es wäre halt schon interessant, halt der Herr, wie hieß er, Köffer, ja. Hatte ja für heute leider nicht zusagen können, hatte aber gesagt, grundsätzlich würde er gerne was dazu sagen in dem Stream. Vielleicht schaffen wir es ja, das irgendwie nochmal zu kombinieren, dass er uns auch noch mal genauer was zu dem, ja, wo sieht sich das Projekt denn gerade? Ist es am Anfang oder ist es bei drei Viertel oder die Hälfte? Oder also, weil so wie es jetzt ist, ist es ja eigentlich nutzlos. Ja, das wäre auch immer durchaus interessant, das mal von einem Mitwirkenden konkret zu hören. Also sowohl Motivation hinter dem Ganzen, als auch vielleicht noch ein paar mehr technische Dinge. Also vielleicht sind da ja auch Sachen dabei, die jetzt einfach noch nicht so, für uns noch nicht so ganz klar sind. Aber jetzt einfach nur von dem ersten Blick wirkt das Ganze wirklich sehr, ja, nutzlos in dem, was es zumindest scheint zu wollen. Also vielleicht ist da ja was hinter, was man jetzt nicht so sofort erkennt, aber als Filtermechanismus sollte das nicht den Erfolg bringen, den es sich offenbar erhofft. Mich erinnert das so ein bisschen an dieses ELIZA, was es früher in BASIC so als Beispielprogramm gab, diese Möchtegern-Gesprächsführungssoftware, die halt geguckt hat, was ist Subjekt, Prädikat, Objekt und hat dann aus dem, was du gesagt hast, eingegeben hast, irgendwie einen neuen Satz gebildet und so einem Reservoir. So ein bisschen ist das ja auch, weil es ist nur eine Maschine, die sagt, okay, das hier haben Leute eingeordnet und das hier haben Leute anders eingeordnet. Und deswegen schreibe ich da ein Label Hass dran und da nicht. Das ist... Du bräuchtest halt eine richtige Definition von Hasssprache einfach. Also der Code, der kann ja nicht funktionieren, wenn du von vornherein dein Ziel nicht klar definieren kannst. Also, ja, das haben sie ja über diese Stichprobe offensichtlich versucht, nur das muss man halt professioneller machen einfach. Das und vielleicht auch weniger ein Weltbild, was nur links ist, weil von linker Seite gibt es auch Hasskommentare. Also, ich meine, in der Sowjetunion war Homosexualität so ein Standardding, wo man dich dafür angeklagt hat, dass du homosexuell bist, wenn du irgendwie dem Regime ein Dorn im Auge warst, wenn sie sonst nichts gefunden haben und dich verschwinden lassen wollten. Also, keine Ahnung, das ist halt... Ich weiß auch nicht. Hey Chris, füg mal ein. Was davon? Alles. Es ist nicht das ganze Buch, insofern beschwere ich ihn. Reicht nicht erstmal der erste Absatz? Ja gut, von mir aus. Auf jeden Fall hier Artikel 1 Grundgesetz schon mal zur Hälfte aus. 50% aller Experten stimmen überein. Da kann man halt auch eine Münze werfen, keine Ahnung. Weißt du? Hass, kein Hass, kein Hass, Hass. Das wäre einfacher, wenn man einfach ein Programm schreibt, was einfach 40% der Kommentare einfach random löschen tut. Oder nur die roten Wörter. Das Referat wäre wahrscheinlich besser, ja. 50% aller Expertenprogramme stimmen überein. Mein Kampf, kein Hass. So wenig Hass wie Artikel 1 Grundgesetz. Habe ich sogar noch ein bisschen weniger nach logistischer Regression. Ja, warte, ich hatte noch irgendwo, hatte ich die Sportpalastrede, hatte ich die ersten paar Absätze ausprobiert. Schicksal ist rot. Braunau ist rot, okay. Genau, immer noch, wo hier ist noch Hass dazu gekommen. Deutsch-Österreich auf jeden Fall auch. Braunau am Inn, das sollte man nicht sagen. Ist ja auch braun. Nationalist in Anführungszeichen ist rot, ich bitte euch. Mahnen darf man auch nicht und Nester sollte man auch nicht bauen. Symbol, Hinsicht, unscheinbar. Moralisches Recht. Eigen. Ja, alles, was wir, unser, die anderen, eigenes, deren und so weiter, das ist alles rot. Das hatte ich geguckt. Und gemeinsames Reich ist rot, aber wenn des Reiches Grenze auch ist grün. Also. Vielleicht sind das einfach Worte, die gar nicht vorgekommen, obwohl, nee, dann müsste es ja schwarz sein. Grenze zwischen Deutschland und Österreich, gut. Grenze von Deutschland generell, schlecht. Wiedervereinigung, gut. Ich bin auch für die Wiedervereinigung der deutschen Völker. Sehr positiv. Ach Gott. Ich finde es aber lustig, dass Leute da Deutsch-Österreich geschrieben haben in den Kommentaren, die sie ausgewertet haben. Frankreich ist grün. Warum? Die haben doch voll viel Nuklearenergie. Symbol ist negativ. Das ist ein Symbol des Friedens. Was für ein Hate-Kommentar. Eigenen Söhne. Was ist daran negativ, Alter? Der Vater hat sich geopfert, um die eigenen Söhne zu retten. Was für ein Hasskommentar. Das ist, ich weiß nicht. Ja, man kann ja jetzt nochmal so generell zusammenfassen, dass das Ganze sehr undurchsichtig ist und auf den ersten Blick halt irgendwie nicht das erfüllt, was es soll. Und man, wenn wir das wirklich hinbekommen sollten, dass der Herr Köffer dann mal was zu sagt, vielleicht auch mal ein paar Sachen aufklärt, wäre es auf jeden Fall sehr interessant. Ja. Also wirklich, was die genaue Motivation und Zielsetzung da ist, würde mich am meisten interessieren. Ja. Weil ich glaube, also das kommt im Moment eher so in die Richtung because we can und because people give us money for it at the moment. Rüber. Ja. Das ist gerade ein trendiges Topic, das hat man doch auf der Republika gesehen. Jeder hat von Hass gesprochen. Schau, ich habe eine App geschrieben, gib mir Geld, ich möchte staatliche Förderung haben. AA-Stiftung, bitte gib mir Geld. So irgendwie, keine Ahnung, vielleicht böse gesagt, aber... Ja, vor allem, weil dieses Projekt ja auch ganz spezifisch, steht auch im Text, sich auf die Flüchtlingskrise bezieht. Also es ist ja von vornherein schon nicht versucht, da neutral irgendwie den Begriff Hass-Kommentar irgendwie zu definieren, sondern ganz klar im Fokus auf die aktuelle, auf das aktuelle Zeitgeschehen in Bezug auf die Flüchtlingskrise. Ich finde diese Moralpolizei, die eingrenzen möchte zwischen Pro-Deutschland Verrecke und Pro-Hitler, das ist eigentlich das Furchtbarste an der Flüchtlingskrise, dass man so eine Polarisierung hat, wo jeder Kommentar, der einfach eine gut durchdachte Kritik an der Politik ist, pauschal in die rechte Ecke gestellt wird. Also ich finde, das ist mit Abstand noch das Furchtbarste an der Flüchtlingskrise, dass es einfach die Gesellschaft spaltet und dass es auch Europa spalten tut. Und dass man sieht, wie infantil die Diskussion auch in den Medien vonstatten gegangen ist. Also im September oder im Oktober 2015, wenn du da einfach nur generell Kritik an der Handlung von der Bundesregierung geäußert hast, dann gibt es ja, du wirst ja nur, dass alle Flüchtlinge sterben müssen, bla bla bla. Also weißt du, ich, keine Ahnung, das ist, eigentlich ist das Programm oder die App hier eigentlich ein Symptom davon, wie unfähig die Öffentlichkeit ist, eine normale Diskussion zu haben, ohne dass sich die Leute in ihren Gefühlen verletzt sehen. Man sieht nur pro Flüchtling oder Tod allen Flüchtlingen. So, also so überspitzt ausgedrückt kam mir das so vor. Weil wenn du dir jetzt die Talkshows ansiehst, dann können Menschen durchaus erzählen, dass es auch negative Sachen von der Flüchtlingskrise gibt. Vor einem Jahr war das in den Talkshows nicht möglich. Da kann ich das ruhig mal empfehlen, irgendwie Maybrit Illner oder Plasberg von 2015 sich anzugucken und wie sie jetzt heute dann wieder in der Lage sind, kritisch denken zu können. Also ich denke, das wird auch einfach dem politischen Druck dahingehend geschuldet sein, dass man jetzt einfach sieht, was zum Beispiel in MacPom bei der Wahl rausgekommen ist. Also ich glaube, man kann das auch einfach nicht mehr ignorieren, und weil man merkt, dass es eine Sackgasse führt. So, das die erreichen damit ja dann irgendwann immer weniger die Leute und machen sich damit mehr zur Zielscheibe auch von den Leuten, die eben dann eine gegenteilige Meinung haben und teilweise wirklich in die Richtung rechtsextrem gehen, die dann die Meinung bilden und die Leute auffangen, die sich nicht vertreten fühlen, nicht verstanden fühlen vom Mainstream. Und das ist eine ganz klare Entwicklung, die immer extremer wird, je länger man diesen Diskurs verweigert. Und das, ja, das sieht man im Prinzip, das ist jetzt hier so ein Symptom, dieses Projekt, aber sieht man in dem ganzen öffentlichen Diskurs, da stimme ich völlig zu. Hätte zum Beispiel die NATO hätte doch mal als Wertegemeinschaft sagen können, tut uns leid, es gibt keine Rüstungsexporte mehr für Länder, die keine Flüchtlinge aufnehmen und dann Richtung Saudi-Arabien schauen. Das wäre zum Beispiel auch eine Idee gewesen. Also nicht, dass man die jetzt irgendwie wie weghaut oder so, aber einfach generell eine Kritik an der Regierung, die war in der Zeit einfach nicht in Ordnung. Also ich habe das überall gemerkt, wenn du irgendwo unter einem Artikel debattiert hast oder im Freundeskreis oder wenn du irgendwen in der Öffentlichkeit, also in der S-Bahn gesehen hast, es war nicht möglich. Du warst entweder pro Hitler oder pro Deutschland Verrecke. Also das schadet einfach einer Demokratie, wenn man das nicht mehr aufkommen lässt, dass man eine ganz normale Debatte drüber führt. Man könnte auch vielleicht mal dem Flüchtlingshilfswerk von der UN einfach mal genügend Geld hinstellen, dass sie sich tatsächlich auch um die Flüchtlinge kümmern können. Weil es ist halt auch irgendwo utopisch, wenn du sagst, ja, kommt alle nach Deutschland, ruhig, kommt alle her. Das Ding ist, nur 10 Euro pro Flüchtling pro Tag in Deutschland können halt in einem anderen Land, wie zum Beispiel, keine Ahnung, in Kenia, können halt mit 10 Euro, können halt 5 Flüchtlinge versorgt werden. Aber also so ein Punkt wird einem ja dann schon als pro-rechts ausgelegt. Also ich, Ja, also der Einleitungstext über die Republika führt hier irgendwie zu einem Fehler. Scheinen wohl zu viele BloggerInnen und AktivistInnen, VertreterInnen der digitalen Gesellschaft oder so dabei sein. Ich werde das Innen jetzt mal überall entfernen. Mal gucken, was dann passiert. Das ist sehr interessant. Oder hängt das mit dem Doppelpunkt zusammen bei Republika? Aber sollte eigentlich nicht. Ich habe schon gedacht, aber wir werden es gleich sehen, Wissenschaftler. Also unsere Zuhörer können ja gerne mal noch probieren, dass sie einfach einen eigenen Text dort einfügen und das dann Screenshot machen und dann vielleicht das Bild bei ImageUhr, so ein Free-Bilder-Hosting-Seite, dass sie das dort hochladen, dass sie vielleicht den Link einfach in die Kommentare posten. Es wäre interessant, worauf noch andere Leute kommen, was man da einfügen könnte. Also. Ja, oder in den nächsten Tagen unter dem, wie war der Hashtag? HateMining. HateMining, genau. Die Seite ist hatemining.de. Da packen wir alles noch in die Quellen. Ja, das wäre sehr interessant, da mal so eine Sammlung zu sehen von Auswertung verschiedener Kommentare. Hm. Und wenn ihr natürlich tolle, das selber ausprobiert und habt tolle Texte, könnt ihr uns auch gerne darauf hinweisen, wenn was gute Ergebnisse rauskommen. Da ist noch ein Doppelpunkt irgendwo, genau. Das hat sich noch einmal eingestichen. Tja. Joa. Will er nicht. Du hast es zu oft in einer Stunde angeklickt. Ich muss erst wieder warten, bis du den Punkt warst. Sonst kommt die Kahanistaner bei dir vorbei. Nee, du kannst es aber im Online-Shop von der Amadeo Antonio Stiftung kannst du dir Spielwährung kaufen. Dann kannst du es öfter benutzen. Nochmal kurz das Browserfenster zu. Ja, es ist In-Game-Transaktion. Konto wieder aufladen. Ja. Du hast aber eine Gurkenleitung. Caps Lock. So eine Bambusleitung, Mann. Nein, Quatsch. Wieso? Das hat gerade echt lange gedauert zum Laden. Nee, ich glaube, das hat hinterhergehängt mit den Anzeigen. Laden war es eigentlich schnell. Ah, okay. Ich soll mal noch was von Goethe eingeben. Ja. Meine Güte. Republika. Nee, da scheint es auch nicht zu liegen. Joa. Ich glaube, du bist einfach IP-Band. Vielleicht auch Gesellschaftskonferenz. Kein Plan. So nicht. Da, ich habe mal was von Goethe. Wenn ich jetzt nicht völlig falsch liege. Lange her, seit der Schulzeit. Wie lange her seit der Schulzeit? Ausreden. Der Goethe muss doch Hate Speech sein, das ist ein weißer Mann. Ja, nicht eindeutig. Nacht und Wind auf jeden Fall negativ. Ja, schöne Gestalt auch. Töchter negativ. Kind. Das ist nämlich cis-normativ, weißt Töchter. Man sagt jetzt Weiden. Nur noch das Balk. Gülden Gewand ist auch negativ. Wer verwendet denn Gülden Gewand in Hate Speech? Seht ihr die Muslime in ihrem güldenen Gewand oder was? Ohne Spaß, Alter, wie dumm die Leute sind. Ernsthaft, Alter. Die Geschichte von Fatima und der goldenen Burka. Ja, ich hätte gern mal irgendwie so einen Intelligenztest, so IQ-Points von den Leuten, die bei dem Ding mitgemacht haben. Ohne Spaß. Gülden Gewand. Fickt euch doch, ernsthaft. Kind, komm, geh mit. Schöne Spiele. Singen ist ein schlechtes Wort, okay. Ja, man kann ja auch schlimme Lieder singen. Ne? Nächtlich wahrscheinlich wegen den Vergewaltigungen, die nachts passiert waren. Und dann haben Leute darüber geredet und weil sie das schlecht fanden mit den Vergewaltigungen. Schöne Spiele ist Hass, weil Spiele sollen nicht schön sein. Spiele sollen erziehen und dich zu einem diverseren, besseren Menschen machen. Spaß ist ein neurologischer Trick. Ein Spiel muss ein gesellschaftliches Problem darstellen, sonst vertut man ja nur seine Sache. Das ist natürlich hier wirklich. Vor allen Dingen auch noch, wie viel Punkte das hier gibt. Schöne ist 1,7 und Spiele ist sogar 2,4. Keine Ahnung, was dahinter steckt. Das Spiel alleine geht wieder. Wahrscheinlich Hä? so wie Gamer und Player. Ich verstehe auch diese ähnlichen Wörter nicht. Ähnliche Wörter zu Spiel ist Imperium. Imperium. Vakuum. Nest, wanken, Oder Horn, Pferd. das ist Wanken. Augen. Ja, Spiel ist natürlich absolut mit Unglück, also zusammenhängend, weil du kannst ja verlieren und dadurch tust du ja, also du tust ja dann die Leute in verschiedenen Kategorien einteilen. Wenn du dann Das ist Verlierer ein und Gewinner hast, das, Trainer. weißt du, das führt nur zu ethnischen Säuberungen, wenn du Spiele erlauben tust. Also, das weiß man da. Zucker? Scheiße. Zucker ist weiß, klar ist das Hass. Ja. Du kannst auch braunen Zucker nehmen. Was gibt es denn bei Gülden als ähnliche Worte? Wo ist denn das? Ja. Wenigerale. Linksgestrickter. Gefackter. Cromwell. Ah ja. BSD. Da ist die Randy gewesen. Die goldene Zylinder. Randy. Geheimtipp? Okay. Das Ja, muss man jetzt wohin? nicht wirklich verstehen, oder? Ortskern. Der güldene Ortskern. Weniger Zigarette. alle als das gefakte Taj Mahal am linksgestrichten Geheimtipp im Ortskern des Jabodi. Hat einen Zylinder von Oliver Cromwell auf. So ist es. Bin ich der Einzige, der bei Gefakter das Faketer schreibt? Gefakter, ernsthaft, was seid ihr denn? Vielleicht meint ihr auch so eher wie ein Abgefuckter. Das kann auch sein. Ja, war doch ein schöner kleiner Sonderstream eigentlich. Ja, das stimmt. Das stimmt. Wir haben herausgefunden, dass man, wenn es um Hass geht, eine Münze werfen soll. Also, das ist auf jeden Fall gut. Die Weltraumaffen bedanken sich bei Dr. Rand für die tatkräftige Unterstützung. Vielen Dank. Und verweisen auf den kommenden Sonntag, 18 Uhr, wie immer. Jo, bis denn. Tschüss.